SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Endlich haben wir es geschafft. Endlich ist ein Wochenende. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst SRF Virus, ich bin der Mental X und ich präsentiere dir jeden Freitag ab der 7. Uhr zu oben 3 Stunden elektronisch-urbane Clubmusik. Herzlich willkommen. So, heute reisen wir irgendwo von Brasilien nach Österreich, genauer gesagt von Sao Paulo nach Wien. Aus Sao Paulo kommt ja der Zahnarzt namens Rodolfo Uepa. Und der hat sich in den letzten 2 Jahren zu einem richtig renommierten Techno-Produzent und natürlich auch einem DJ gemausert. Angefangen hat seine grosse Karriere aber 2014, nämlich dann, wo er die Österreicherin aus Wien, nämlich Joyce Moon, getroffen hat. Zusammen haben sie einen riesen Hit, einen Sommerhit produziert im 2014, Sleepless. Und das Ganze ist jetzt nochmal remixed worden mit so illustren Namen wie der DJ E.T. und German Brigante. Dass du aber weißt, wie das etwas so tun könnte, das ist der Originalmix von dieser Scheibe. Und zwar Sleepless aus dem Jahr 2014. Schön reisest mit. Viel Spass. Sometimes feels so good. unglaublich sexy und dennoch sehr subtile Hausscheibe. Und zwar von Gabriel Montafur. Noch nie etwas gehört von diesem Namen, aber seine EP ist offensichtlich ziemlich cool. Ja, perfekte Warm-up, ein Sound fürs Wochenende. Hey, hoffe, du hast einen schönen Abend. Du kannst es jetzt ein bisschen gemütlich machen, ein Bierchen auf oder wahlweise auch ein Mineral, was da auch gerade ist. Und hast dich hoffentlich auch schön warm angezogen. Irgendwie ist es doch ziemlich freezy. Gut, hier im Studio geht es natürlich mit den ganzen Scheinwerfern und mit der Technik. Aber sonst einfach ein bisschen den Sound lauter machen, Nachbarn aus dem Haus schicken im Idealfall und dann ein bisschen shaken. Du hörst SRF 4 und ich bin der Mentlix und das sind 3 Stunden Mentlix Electronic. Soundkomposition, die doch sehr stark an die frühen Wege vom legendären James Holden erinnert. Ist aber brandneu. Und zwar auf dem Label Stereoki. Im Moment noch ein Geheimtipp, aber die bringen wirklich alle zwei Wochen wirklich fantastische EP raus. Diesmal ein Act namens Hosini. And You heisst der Track. Und das ist der Remix von Marsh. Hintergrundinfos zu der Sendung, die Playlist und der Podcast bekommst du gewohnt auf srf.ch/mindflex. zwei Monaten hat er einen neuen israelischen Produzent vorgestellt. Naja, okay, neu. Er macht schon Ewigkeiten Musik, aber so der internationale Durchbruch, der ist sich jetzt gerade so am Anbandeln. Und zwar der Eli Nisan. Entdeckt worden und gefördert vom Guy Mansour, ebenfalls aus Tel Aviv. Produziert der Typ so in den letzten zwei, drei Wochen ein paar sehr, sehr starke Tracks, unter anderem auf Satbeat Music. Und das hier kommt auf einem Kompakt-Zugleben namens Speicher raus. Jetzt ist es natürlich so, dass er Kompakt gefunden hat, okay, Track im Original namens Frames, der ist schon mal sehr gut. Wir müssen ihn aber noch ein bisschen pushen und dementsprechend geben wir einen Roy Rosenfeld Remix drauf. Und was passiert? Der Remix versagt komplett, eigentlich von einem Big Name. Ungewöhnlich. Darum der Originalmix von dem Newcomer aus Israel, vom Eli Nisan mit Frames. Ich glaube, inzwischen ist er nach Europa gezogen. Bin immer nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, Robert Owens, schon 1994 mit I'll Be Your Friend, eine riesen Haushymne gelandet. Und das ist dann Fluch und Segen gleichzeitig, weil sonst hat man irgendwie nichts mehr von ihm gehört. Gut, zwischendurch hat man dann mal noch verwendet für ein paar Samples und so weiter. Aber irgendwie, naja, es ist halt kein DJ und kein Produzent, sondern einfach nur ein Sänger. Und das hat es ja bekanntlich in der DJ- und Techno-Szene relativ schwer, wo sehr viel Instrumental ist. Dennoch eine sehr geile Scheibe, Robert Owens, ist das mit What It Feels Like. This is how it is when sparks get caught in the flame. This is what it feels like. This is how it is when sparks get caught in the flame. Well, well, this is what it feels like. This is how it is when sparks get caught in the flame. I know how I know how I know what it feels like. Yeah, yeah. hättest du mir diese Scheibe vor einem Jahr in die Hand gedrückt und gesagt, das kommt auf Crosstown Rebels raus, das Label von Damien Lazarus, hätte ich gefunden, nein. Eher nicht, für das ist sie einfach zu trendy. Naja, schon fast progressive housing. Aber tatsächlich, das neue Dinky-Album ist hier eben auf Crosstown Rebels. Wirklich, Album, 10 Tracks sind wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Allerdings, das hier wurde auf Redicard hervorragend und darum läuft es auch Stinky mit Valentino. You take me on. Stil von Talent gerade sein ganzes Album vorgestellt. Natürlich läuft heute noch der eine oder andere Track. Das Album ist ja wirklich out of reach, wirklich ein hervorragendes Produkt. Und bei 15 Tracks überzeugen einem weit 8, 9 Tracks, also über die Hälfte. Sensationell, nein, grandios ist es. Das ist Plastic People, eben vom Holländer, vom Rainer Sonnenfeld. We'll be right back. seine Sounds stellenweise ein bisschen wie der Max Cooper sie macht, stellenweise sogar auch der Ryan Davis. Trotzdem schafft er es immer wieder, irgendwie noch seine eigenen Stempel draufzuzogen. Das bringt ihm auch riesige, renommierte Plattenverträge, unter anderem auf Manuel. Dort hat er gerade seine neue Scheibe rausgebracht und das ist Higgins Done mit seinem Projektnamen Fort. im Wandel von der Zeit. Ja klar, ich meine, auch Trance Music hat sich weiterentwickelt. Es tut natürlich nicht mehr, oder wer lässt heute noch irgendwie so Sound wie Armin van Buuren auf 138 BPM? Hey, okay, so ein paar Kiddies aus den 90er Jahren, die aber inzwischen auch schon gut erwachsen sind. Da haben wir Foot und er bringt es wirklich auf den Punkt. Eine Energie auf 125 BPM, die dermassen fängt, vor allem halt, wenn es Leute in einem Club ballern, kriegst du, da sind wir auch gerade im Thema. Ich probiere ja seit Jahr und Tag, genau gesagt seit 16 Jahren, den legendären britischen DJ Sascha zum Interview zu kriegen. Es hat aber immer nur daran gescheitert, dass er wirklich nie in 16 Jahren hier in der Schweiz war. Jetzt hat er aber tatsächlich eines seiner seltenen Interviews gegeben und jetzt wirklich auf den Punkt gebracht, auf die Frage, wie sich dann seine Warm-Up-DJs entwickelt haben. Und auch gefunden, früher hatte ich immer das Problem gehabt, dass sie mir zu hart und zu brettrig waren. Und wenn ich dann um 2 Uhr morgens angefangen habe, dann musste ich einfach irgendwie mal den Sound langsamer machen. Heute ist es aber so, dass die ganzen Hipster und Deep House-DJs so dermaßen einschlöpfend sind, dass sie finden, hey Kinder, es ist 2 Uhr morgens, gebt mal ein bisschen Gas. Und sehr interessante These. Gut, Sascha, wenn er einmal ein Interview gibt, dann bringt das wirklich immer auf den Punkt. Das hier ist ein Foot mit Snae Storm, kommt dann nächst auf ein Manual Music raus. Hi, this is John Digweed. You're listening to Iris Radio with Mental X. Zum Sound, der euch morgens oben im Club Land Schweiz erwartet, nämlich im Extra Limmat Haus in Zürich. Ist morgens oben so eine größere Psytrance, eine Geschichte unter anderem mit dem Israeli, mit dem Ace Ventura und Bitmonks. Für alle Goa-Liebhaber ist das natürlich absolut Pflicht. Mein persönlicher Party-Highlight morgens oben findet aber in Luzern statt, und zwar im Rockclub. Martin Airo und Rainer Weichold, das sind die zwei Typen ums Münchner Label Klingklong. Die gastieren morgens oben in Luzern im Rock und musikalisch. Naja, da kannst du auf einiges gefasst machen. Von feinstem House bis über zu härtestem Techno-Sound. Die beiden Jungs haben wirklich etwas auf dem Kasten. Was sonst noch passiert im Clubland Schweiz, erfährst du in einer Club Selection in einer guten halben Stunde. Hintergrundinfos zu der Show auf srf.ch/mentlix, da bekommst du gerade nach der Show den Podcast. Der Podcast wird natürlich auch bereit, dann für dich gratis auf iTunes. Yeah! praktisch keine Woche außer mit einem super Tune von einem für mich von der besten deutschen House-Label, nämlich das Label Parkett Rings um die Sohle. Diesmal hat er Arno Müller gefeatured, und zwar mit seiner neuen Scheibe, die du jetzt gerade hörst, Construction. Es ist ein richtiges Monsterbrett, oder? kühlen Wochenende-Start haben wir, aber ich habe die Wärme, und zwar mit dem Shake-Klassiker der Woche. Ein Track, den ich im Jahr 2003 und 2004 wirklich auf und ab gekämmert habe. Schmul Flash heisst der Typ, kommt aus Israel, hat Chilling Moments produziert und das hier ist der legendäre Bedrock Remix. SRF Heroes. Ich bin der Mental X. Und bevor wir jetzt in die wunderbare Welt von Techno reisen, mit dieser Nummer hier von Roberto Traista und er, schauen wir mal, was das Wochenende im Clubland Schweiz so passiert. Gut, Freitag ist halt eben so ein bisschen Sache. Aber meine Club Selections bezieht sich jetzt einfach auf den Samstag, sprich, was morgens oben passiert. Und ich kann sagen, es passieren ein paar sehr, sehr gute Sachen. Wo und was genau, das erfährst du jetzt. SRF Virus Mental X Club Selection. So, für mich das absolute Party-Highlight morgens oben findet mal ausnahmsweise nicht in Zürich und auch nicht in Basel statt, sondern in Luzern. In Luzern haben wir ja bekanntlich den Rock Club und die haben morgen gerade zwei Headliner am Start und zwar vom gleichen Label, nämlich vom Münchner Label Klingklang. Du weißt, was jetzt kommt, der Martin Airo und der Rainer Weichold, zwei wirklich sensationelle DJs. Unterstützung kriegen sie von unserem heimischen Superstar und Lokalmatador, nämlich M. Kainz. Möchtest du morgen so denn doch in Zürich in Ausgang, dann gehst du am besten in Hive Club. Die präsentieren dir nämlich Techno-Sound aus Deutschland von der Jennifer Gardini. Während im Lexi spielt der Ryan Crossen aus den USA. Stehst du eher so jetzt auf die transige Goa Geschichte, dann musst du morgens oben natürlich ganz klar in Zürich ins Extra Limat Haus. Dort ist nämlich der Israeli, der Ace Ventura und der Bitmonks am Start. So, jetzt gehen wir in die fantastische Welt von den Techno-Sounds und ich kann dir sagen, hey, da kommen ein paar echte Tunes dazu. Weil einerseits hier einfach von dem Italiener von Roberto Traista, auf der anderen Seite hat John Digweed zusammen mit seinem Studiopartner Nick Muir eine Scheibe produziert. Das ist schon mal ziemlich spektakulär. Aber dann hat er auch noch den Underworld-Produzent, nämlich den Darren Emerson, mit an Bord geholt. Und was dabei rausgekommen ist, das nennt sich Fanfare. Ob es so hymnenartig kommt, das erfährst du gerade als nächstes. Zuerst hier er vom Italiener Roberto Traista. you, who's on the phone? Tell me, who do you see? Why don't you come home with me? Tell me, what do you see? Am I beautiful like ecstasy? You wanna go, but you don't want me. Just you wait and see. Vorher gehört hast, das war tatsächlich der House-DJ, der Dennis Ferrer. Und zwar einfach sehr ungewohnt, mit einer absoluten Technobombe, genau das gleiche wie der hier. Der Label-Owner vom spanischen Suara House-Label, Koyu, der überrascht uns ja immer wieder mit seinen Releases, aber besonders seinen eigenen. Und das Stück heisst, naja, Ecstasy. Es klingt auch irgendwie sehr, sehr, sehr euphorisch. On the phone. Tell me, who do you see? What do you wanna? Just come home with me. Tell me, what do you see? Am I beautiful like ecstasy? You wanna go, but you don't want me. Just you wait and see. You wanna go, and you won't want me. I'm free. I'll let you see. Tell me, what do you see? A girl and a girl like me. You want it like this, and I want it like that. You want it like that, and I want it like that. Tell me, what do you see? A girl like me. It's late at night, and you're on your own. So I ask you, why you're on the phone? Tell me, who do you see? Album auf dem Oliver Kaletzki, seinem Stil von Talent Label. Letzte Woche im Feature hat das Album vorgestellt. Zwei Tracks habe ich heute noch wirklich nochmal reingeschleust. Sie sind aber auch wirklich grandios. So, heute haben wir schon wieder eine ganze Weltreise gemacht. Irgendwo von Sao Paulo, Brasilien, nach Wien, nach Österreich mit brandneuen Sounds, unter anderem von Weppa, von der Joyce Muniz. Dann hat es noch German Brigante darunter gegeben und der Franzose namens Ford. Hast du erst gerade später eingeschaltet? Kein Problem. Gerade nach der Sendung kannst du den Podcast gratis downloaden. Du gehst auf srf.ch/mentlix, klickst auf den Download-Button und schon hast du 3 Stunden Sound für unterwegs. Playlist findest du ab Montag online und den Podcast bekommst du natürlich auch ASAP auf iTunes for free. Klar. die 3 Stunden Mentlix Electronic gefallen. Heute frei nach dem Thema von Sao Paulo nach Wien. Der Podcast steht in ein paar Minuten ready auf srf.ch/mentlix. Die Playlist bekommst du wie gewohnt ab Montag. Wir hören uns am nächsten Freitag ab der 7. bin ich wieder für dich hier im Studio. Würde mich freuen, wenn auch du wieder mitreisest, mitfliegst, mitshakest oder was auch immer während meiner Sendung machst. Komm, gute Nacht, bis dann. Ciao, ciao. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.